Abschnitt 11 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 87. Von Amorn zum gewohnten Ort gekehret, stand ich wie einer, der gefasst zum Streiten sich vorsieht, sich umschanzt von allen Seiten, mit der Entschlüsse schwachem Schild bewehret. Ich wandte mich und staunte süß betöret, sah einen Schatten durch die Wiese gleiten. Sie, würdiger der Himmelsseligkeiten, erkannt ich, und die Flur schien rings verklärt. Ich fragte mich, was bist du so beklommen? Doch kaum dacht ich's, so war der Quell der Qualen in ihren schönen Augen schon mir offen. Und wie mit Blitzen gleich die Donner kommen, so ward ich auch von ihrer Blicke strahlen und einem holden Gruß zugleich getroffen. Ende von Abschnitt 11.